Heute Morgen habe ich auf meinem Riff gesessen, wenn es noch meins ist. Ein windiger Tag. Unter mir schwankten die Kiefern hin und her. Ich habe gedacht, wie das sein muss, sich so hin und her wehen zu lassen und doch immer am selben Ort zu sein. Oben schwankt es, unten steckt man fest. Da muss man gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo hin zu wollen, weder nach Hause noch weg von zu Hause, wo immer das ist. Als wir weg waren, schien es hier zu sein. Und nun, wo wir hier sind, ist es, was weiß ich wo. Lieber hätte ich das von Anfang an gewusst. Dann hätten wir gar nicht losgemusst oder wir wären gleich woanders hingegangen. Nur drei sind wir. Trotzdem ziehen wir alles hinter uns her, haben es aufgeladen. Die Freunde, die wir hatten und haben, die Familie, die Lebenden, die Toten. Eine ganze Karawane sind wir, obwohl nur zu dritt, eine ganze Karawane. Und Vito ist auch eine. Und Jan auch. So ziehen wir umher mit unseren unsichtbaren Karawanen. Sehen kann man nur die eigene und spüren, wie sie zieht. Die anderen sieht man nicht. Manche Leute lassen es so leicht aussehen, stecken die Nase in die Luft und tun so, als zögen oder trügen sie nichts. Aber denen geht es am schlimmsten, die so tun, als hätten sie alles im Griff. Als könnten sie jederzeit überall hin. So als würde man sich an der Kante des Schwimmbads abschieben und losschwimmen. 50 Meter leichten Herzens, weil man ja weiß, die Seite gegenüber ist nah. Aber die Seite gegenüber gibt es nicht. Das Schwimmbad gibt es nicht. Aber schwimmen muss man schon. Daran habe ich gedacht. Ans Schwimmen und an die Karawanen. Beides geht nicht zusammen. Aber beides hat mit Christina und mir zu tun. Manchmal denke ich noch daran, wie meine Wochen auf die eine Stunde in dem kargen Behandlungsraum schrumpften, wo Christina versuchte, mir beizubringen, wie man loslässt, wie man zurückkehrt in den eigenen Körper. Da waren die Landschaften, die sich mir eingebrannt hatten, die Stadt in ihrem Kessel, die Schulzeit auf der Schneide von einem System und dem nächsten, ein ganzes Labyrinth vergangener Dinge, durch das ich irrte und bald auch Christina. Mit aller Kraft zog ich sie mit mir. Ich konnte nicht genug davon bekommen, herauszufinden, welche Orte wir kannten, wo wir beide einmal gewesen waren, ohne uns je getroffen zu haben, als wären wir für lange Zeit schon verbunden gewesen. Und unsere Begegnung, das unausweichliche Finale einer Beziehung, die schon Jahre vorher im Verborgenen begonnen hatte. Ein halbes Jahr und wir zogen zusammen. Unsere Wohnung winzig in einer gesichtslosen Vorstadt, die Autobahn rauschte. Manchmal wartete ich Stunden auf Christina, wenn ich eher zu Hause war und sie noch Dienst hatte. Ich wartete wie gelähmt, unfähig zu einer Regung, bis Christina endlich kam. Manchmal schaffte ich es, den Tisch zu decken, ein wenig Essen vorzubereiten, dann aßen wir. Wir betranken uns nicht. Wir betranken uns an uns selbst. In der Fremde gefangen, wo wir wegen der Arbeit gelandet waren oder aus Überdruss. Oder weil wir geglaubt hatten, dass man weggehen müsse. Ich kann mich an Abende erinnern, wo wir es nicht einmal mehr ins Bett schafften. Wir liebten uns in der Küche, heftig und traurig. Wir melken das Universum, sagte Christina. Das hatte sie aus einem Gedicht. Wir waren dabei, uns selbst zu zerstören, uns einzuschließen in den Geschmack von uns selbst, in das Geräusch unseres Atems. Dann fingen wir an, mit dem Auto kreuz und quer umherzufahren, auf der Suche nach Apfelbäumen und Himmel, auf der Suche nach einem losen Ende, das aus unserem alten Leben baumelte. Die erste Zeit fuhren wir in die Städte in der Umgebung. Wir buchten ein Hotel für eine Nacht im Voraus. Am Anfang packten wir noch eine Tasche. Später fuhren wir los mit den Kleidern, die wir am Leib hatten. Zahnbürste und Regenschirm hatten wir dabei, einen Pullover, um das Ärgste zu überstehen. Wenn andere sich für Kirchen interessierten, für Museen, dann hatten wir immer nur den Horizont im Blick. Die Krümmung der Felder, die Obstbäume, wenn wir denn welche fanden. Manchmal fragten meine Kollegen an der Universität, ob ich dies und das gesehen hätte, jene Kirche oder jene Oper. Sie fragten nach Brücken, Häusern, Türmen, Restaurants, aber ich verneinte jedes Mal freundlich. Ich erzählte nicht mehr. Es gab nichts zu verstehen für die Leute, die nie weggegangen waren. Auf diesem Ohr waren sie taub. Also schwieg ich und fuhr weiter mit Christine herum. Jedes Wochenende eine Stadt. Wir mieden die Autobahnen. Wir nahmen die kleinen Straßen, um vielleicht ein Stück Himmel zu finden, das uns bekannt vorkäme, in dem wir aufgehen konnten, oder eine Allee aus Obstbäumen. Durch einen Apfelbaum musst du einen Hut werfen können, hatte Vater immer gesagt. Ich fuhr und Christina erklärte mir, welche Bäume sie sah, ob sie groß waren oder klein. Ich musste auf die Straße achten. Christina sagte, durch den kannst du nicht mal eine Münze werfen. Manchmal hielt ich an, fuhr hinaus auf den Seitenstreifen. Ich faltete mich aus dem Auto, streckte mich, wollte die Bäume mit eigenen Augen sehen, bemooste Stämme. Darüber eine Wolke von Zweigen, dass man die Äste kaum erkennen konnte. Wohin wir auch kamen, wir wurden nicht fündig. Der Himmel war klein und niedrig, der Horizont nie mehr als ein paar Kilometer entfernt. Über Land, sagten wir, man muss doch über Land fahren können. Aber genau das war unmöglich. An einem endlosen Faden spulten sich die Dörfer und Städte ab, eingepfercht dazwischen ein paar Felder, ein paar Reihen Obstbäume, nicht mehr und nicht weniger. Die Wochen vergingen. Wir hatten das Gefühl, dass wir eine gewisse Zeit absitzen, dass wir sie ertragen müssten, so wie man vielleicht die Schule erträgt. Irgendwann ist man durch und dann beginnt etwas Neues. Aber alles, was wir absaßen, war unser Leben. Der Abend ist blau. Die Elbe ist blau. Als ich zu Jan ins Auto steige, muss er erst einmal Platz schaffen. Jans Auto ist eins von denen, wo alles Mögliche herumliegt. Auf Fußmatten und Sitzen Dinge, die vielleicht einmal nützlich sein könnten oder waren. Eisschaber, Schneebesen, Spaten und auch ein wenig Müll. Kaffeebecher, Keksschachteln, kleine Schnipsel Plastik, die einmal zu etwas Größerem gehörten. Mittendrin sitze ich. Manche Dinge, die ich mit den Fußsohlen berühre, kann ich nur ahnen. Vor mir in der Windschutzscheibe ein kleiner Schmiss, dort, wo wahrscheinlich ein Stein sie getroffen hat. Wie eine Spinne sieht die Stelle aus. Eine kleine Spinne, die mit uns fährt und alles zusammennäht, was wir sehen. Die Elbe, die Wälder, das Tal, den Verkehr, das alles blau. Jan tippt mit den Fingern aufs Lenkrad zu einer Musik, die nur er hört. Ein Radio hat er nicht. An der Stelle gähnt ein schwarzer Schacht. Ich weiß nicht, ob er es ausgebaut hat oder ob jemand es gestohlen hat. Und auch ich denke mir meine Musik. Schaue auf den Schmiss in der Windschutzscheibe, der manche Dinge verschwinden lässt. Andere erscheinen doppelt. Bald sind wir an der Grenze. In den verwitterten Häuschen steht niemand mehr, weder auf der deutschen noch auf der tschechischen Seite. Dazwischen ein halber Kilometer Niemandsland. Eine stille Explosion von Natur. Dann beginnen mit einem Schlag die Stände, wo man Gartenzwerge kaufen kann. Grimmig stehen sie in der Dämmerung und schauen auf die Straße. Eine seltsame Armee, die nie einen Soldaten verliert. Auch Weidenkörbe gibt es. Taschen, Handtücher, Zigaretten, Schokolade und geräucherten Käse. An diesen Orten an der Elbe ist es ewig Herbst oder auch Frühling. Ich denke, jeden Moment muss blauer Rauch über die Straße wehen. Aber nein, das tut er nicht. Es ist Hochsommer und wir sind bald durch den Ort hindurch. Der Seitenstreifen wird wellig, franzt aus. Glasscherben und Dosen leuchten im Rinnstein. Jan gibt Gas, aber nicht zu viel. Rechts fließt träge die Elbe. Ich frage mich, warum wir nicht links abgebogen sind. Über uns rauscht ein dichtes Blätterdach. Ich bin wie hypnotisiert. Grün die Buchen und die Kiefern, blau die Elbe, die Dämmerung und der löchrige Asphalt. In einiger Entfernung steht ein Auto am Straßenrand. Als wir näher kommen, tritt plötzlich eine Frau aus einer Haltebucht. Sie beugt sich uns entgegen. Ihr Auftritt ist geprobt, einstudiert, mit jeder Geste zur richtigen Zeit. Wenn wir wollten, hätten wir Zeit genug, um anzuhalten. An drei Frauen kommen wir vorbei. Eine in Weiß mit schwarzen Haaren. Es ist klar, woher Jans Geschichten kommen. Ich schaue ihn aus dem Augenwinkel an, er schaut auf die Straße, folgt dem Seitenstreifen, als ob es ihm plötzlich peinlich wäre, was er mir erzählt hat. Auf der Elbe ziehen die Kähne vorbei. Bald öffnet sich der Wald. Die Elbe kommt nahe bei. Am Ufer ragen vier Kräne grau in die Höhe. Ich stopfe mir den Mund mit eingelegten Pilzen voll. Spüle mit Bier nach. Jans Frau reicht mir den Korb mit Kümmelbrot. Jan schaut mich an. Brigitte lässt mich wissen, wie großartig Gäste wie ich sind, die essen und sich nicht zieren. Das übersetzt mir Jan. Ich höre nicht auf. Nicht mit dem Essen, nicht mit dem Reden. Ich erzähle, wie ich Christina kennengelernt habe, wie wir Himmelsjäger waren. Brigitte steht auf, um noch ein Glas eingelegte Pilze aus dem Keller zu holen. Man könnte denken, du hast tagelang nichts gegessen, sagt Jan. Und so fühlt es sich an, als hätte ich jahrelang nichts gegessen, als könnte ich mit dem Essen Heimat in mich hineinschaufeln, auch wenn das keine Heimat ist hier. Auch wenn wir eine Grenze gequert haben, aber diese hier kenne ich. Das ist eine Kindergrenze, eine von früher. So leicht zu überschreiten. Hier fließt die Elbe. Hier ist das Gebirge aus Sandstein, bis auf die alten Vulkankegel, die sich über die Landschaft erheben. Einen kann man aus Jans Küche sehen. Ein stark bewaldeter Berg. Ein grüner Fujiyama, nur niedriger. Brigitte ist noch nicht wiedergekommen. Ich halte inne mit dem Essen und mit dem Reden. Mir ist, als würde ich zur Besinnung kommen. »So ist das, Jan«, sage ich. Und das Reden fängt wieder an. Ich erzähle, wie wir die Fremden waren und es jetzt wieder sind. Das sind die, denen sie den Arsch vergoldet haben, als sie weg waren. Das sagen sie, wenn wir vorbeigegangen sind. Vielleicht. Das Kümmelbrot ist zu Ende und Brigitte noch nicht wieder da. Ich sehe Jan, wie er hinaus aufs Feld schaut. Er zieht die buschigen Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass ich ohne Punkt und Komma durchgeredet habe. Ich denke an Christina, die nichts anderes tun kann, als den Schlaf unserer Kleinen zu bewachen, während es langsam dunkel wird. Jan legt mir die Hand auf die Schulter. Brigitte kommt aus dem Keller zurück. Sie hat eine Flasche in der Hand. Wir gehen durchs Haus. Ich betrachte diese Dinge, den Krug mit der Bordüre aus Kornblumen, die abgeschliffenen und hell gebeizten Zimmertüren, die Türklinken, ihren weichen Schwung. Ich sehe sie und sehe sie nicht. Mir kommt unser eigenes Haus in den Sinn, das mir noch größer und leerer erscheint. Dabei könnte es genauso aussehen wie hier. Jetzt sind wir bei den alten Zimmern der Kinder angekommen. Die Wände mit Bildern voll, Fotos. Die Betten immer noch bezogen. Ich gehe in Gedanken weiter durch unser eigenes Haus. Was haben wir dazugekauft in den letzten Wochen? Was habe ich gestrichen, geschliffen, gebeizt? Nichts, denke ich. Nichts. Und es durchfährt mich heiß und kalt. Ich sehe den Mehltau wieder. Ich denke an die Schaukel der Kleinen, wo die Lasur langsam rissig wird. Und ich denke an den Sandkasten, der mit jeder Woche leerer wird, weil die Kleine so viel Freude daran hat, den Sand mit ihren Schäufelchen in die Wiese zu werfen. Wir schauen ins Bad, das frisch gefliest ist, auf den Simsen Duftsträußchen und Muscheln. Ich denke an Christina, die diese Dinge auch für unser Bad ausgesucht hat, die nachts am Computer sitzt, um die neuesten Bilder der Kleinen auszudrucken und mit Magneten an den Kühlschrank zu heften. aber ich sehe mich nicht. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, aber wo war ich in den letzten Monaten? Und wenn man nicht da ist, dann kann man auch niemanden etwas fragen. Man kann die Kinder nicht großziehen und sie werden sich auch nicht erinnern, weil man ja nicht da war. Ich bekomme Angst, als hätte ich die Gestalt gewechselt oder die Welt oder beides. Wir sitzen auf der Bank vor dem Haus, zwischen uns die Schnapsflasche und zwei Gläser. Immer wenn ich nach meinem Glas greife, ist es voll. Auch die Flasche geht nicht zur Neige. Ich frage mich, ob es immer dieselbe ist, ob es noch eine zweite gibt oder ob Brigitte sie nachfüllt, ohne dass ich es mitbekomme. Um uns brennt gelb ein Gewucher von Nachtkerzen. Ich begreife zum ersten Mal, warum sie so heißen, weil sie nachts aufgehen. Mir ist, als könnte ich das sehen, in Zeitlupe, wie die kleinen Kelche sich öffnen, wie sie ausatmen in die Nacht, aber nein, das kann ich nicht. Jan ist in Gedanken versunken. Nur wenn er das nächste Glas kippt, nickt er mir kurz zu, sonst starrt er hinaus über die Felder. Ich denke alles und nichts zugleich. Wir haben die warme Wand des Hauses im Rücken. Fast senkrecht über uns ein feines Geflecht weiß leuchtender Wolken. Vor uns erheben sich die Silhouetten von Rosenberg und Kaltenberg. Ich trinke das nächste Glas und rätsle, was dunkler ist. Die Silhouette der Berge oder der Nachthimmel. Und wie man eigentlich fast schwarze Berge gegen die fast schwarze Nacht sehen kann. Es muss wohl mit dem Licht zu tun haben. Im Licht der Sterne und dem der Wolken, die heute Nacht wie von selbst leuchten. Ich habe einmal darüber gelesen. Es sind Eiskristalle, so weit oben, dass sie von der Sonne noch angestrahlt werden. Ein komischer Gedanke. Eis, wo es hier unten so warm ist. Und mir fällt wieder ein, dass es Meteoritenstaub ist, um den sich das Eis bildet. Alles mischt sich, steigt und fällt. Und dann wird es kalt dort oben, in der Mesopause, 80 Kilometer über uns, 140 Grad unter Null. Ich merke, wie leicht meine Gedanken sind, wie sie aneinander wachsen und leuchten, gerade jetzt. Ich kippe noch ein Glas. Während der Schnaps mir die Kehle hinunterrinnt, fällt mir der Begriff adiabatische Entspannung ein. Ich merke, wie jemand mich zudeckt. Die Landschaft verschwindet. Ich spüre das Haus hinter mir, das wie ein Ofen Wärme abstrahlt, die Wärme des Tages, den ich ohne Christina verbracht habe und ohne die Kleine. Ich bin zu müde und wohl auch zu betrunken, um mich schlecht zu fühlen, aber ich habe Sehnsucht. »Endlich wirst du vernünftig, mein Lieber«, ruft Jan zu mir herüber. Er steht ein wenig abseits und pisst in den Straßengraben. Es ist unglaublich still hier draußen. Ich habe ein paar Kornblumen gepflückt, Margeriten auch. Mohn fehlt mir noch, obwohl er sich in der Vase nicht hält. Zwei Sträuße brauche ich. Jan kommt mir helfen. Er schnauft. Als er näher kommt, rieche ich seine Fahne. Auch ich habe eine. Das muss so sein. Auch wenn ich sie gerade nicht rieche. Über uns prangt die Milchstraße. Die Nachtwolken sind verblasst und verschwunden. Es ist unglaublich dunkel, bis auf die Autoscheinwerfer. Ich habe sie angelassen. Es sieht aus, als wäre etwas passiert hier. Das Auto ein wenig schräg am Straßenrand, Licht fließt um die Bäume, zwei Kegel über die Felder hinweg. Wenn uns jemand sähe, würde er wohl denken, wir suchten etwas. Ja, das tun wir. Margeriten, Kornblumen, Mohn. Schwan und Sommerdreieck. Das war das Erste, was ich sah, als ich vorhin wach wurde. Ich war von der Bank ins Gras gerollt und ich glaube, dass ich geschrien habe, aber so genau weiß ich das nicht. Die Kleine hatte sich eine Wäscheleine umgebunden und war in schwindelerregender Höhe unterwegs gewesen, die Füße nackt. »Mama, ich springe«, hatte sie gerufen, die Arme ausgebreitet und sich fallen gelassen. Endlos spulte sich die Leine ab. Die Kleine flog wie ein Vögelchen, flog an Christina vorbei, die auf einem Absatz in der riesigen Wand hockte und sie mit Wäscheklammern sicherte. Die Leine war zu Ende und zog an. Es war einer der seltenen Momente, wo ich etwas denken konnte im Traum. Alles musste anhalten jetzt, dessen war ich mir sicher. Ein kurzer Ruck. Die Wäscheleine war eine von den dünnen Kunststoffummantelten. Sie dehnte sich wie ein Kaugummi bis zu einem winzigen blauen Faden. Dann riss es Christina aus der Wand. Die Wäscheklammern spritzten davon. Ich sah die Kleine fliegen, mit ihrer Mutter durch die Nabelschnur der Wäscheleine verbunden. Plötzlich streckten sie die Arme aus und hoben sich lachend davon. Das war das Letzte, was ich sehen konnte. Ich spürte das Gras feucht im Nacken. Die Nachtkerzen beugten sich über mich. Ich stand schwankend auf, hinter mir die dunkle Masse von Jans Haus. Ich lehnte den Kopf gegen die Wand, bis die Welt nach und nach wieder stillstand. Ich öffnete die Tür. Es roch nach Pilzen. Ich begann die Dinge zu ahnen, die mir Brigitte einige Stunden zuvor noch gezeigt hatte. Als ich zu ihnen ins Schlafzimmer trat, wachte weder Brigitte noch Jan auf. Ich schaute sie an. Brigitte, trotz der Wärme bis unters Kinn in die Decke gewickelt, Jan, die Stirn in Falten gezogen, als würde er denken oder sich wundern oder beides. Ich lehnte mich an den Türrahmen, wollte nicht Eindringling sein, ein nach Schnaps stinkender Deutscher, der vor seiner eigenen Familie weggelaufen war, der sein ganzes Leben schon weglief. Ich fragte mich, warum ich Christina nicht längst schon geheiratet hatte, warum mich dieser Gedanke kaum gestreift hatte, warum es dieses Bild nicht mehr gab, Christina und ich verknäuelt im Schlaf. Jan, sagte ich, Jan, du musst aufwachen. Ich beugte mich hinunter zu ihm, legte ihm so sanft wie möglich die Hand auf die Schulter. Er fühlte sich knochig an, hart. In dem Moment schlug er die Augen auf. Ich sah das Weiß in seinen Augen glänzen. Die Falten auf seiner Stirn wurden tiefer. Dann sprang er auf. Mit einem Satz war er aus dem Bett. Ich hob schützend die Hände. Riesig schien er mir in diesem Moment. Ein massiger, bedrohlicher Schatten, als hätte ich einen Geist geweckt, einen alten Wächter aus dem Märchen. Du, sagte er plötzlich. Du. Ich kämpfe mit den Pedalen, noch immer halb betrunken und barfuß, wie ich bin. Ich versuche, sie mittig zu treffen, nicht abzurutschen. Wir sind auf Jans Morgenrunde unterwegs. Hier oben zwischen den Dörfern geht es fast immer geradeaus. Jan hat mir seine Schuhe angeboten, aber ich wollte sie nicht. So groß und ausgetreten wären sie keine Hilfe. Wenn sie uns erwischen, dann nur mich, habe ich zu Jan gesagt. Sonst bist du deinen Job los. Widerwillig hat er zugestimmt. Jetzt sitzt er neben mir, die zwei Blumensträuße in der Hand, als wären wir ein skurriles altes Ehepaar auf der Fahrt zu einer Feier. Mein Lieber, sagt Jan und schnuppert an der Nachtluft, die uns umströmt. Wir haben die Fenster heruntergekurbelt, so wie wir Schnaps ausdünsten. Der Horizont ist wie mit Milch übergossen. Es muss gegen 3:30 sein. Wenn ich abbremsen muss oder die Pedale nicht richtig erwische, sind wir so langsam, dass wir die Vögel hören. Ein unglaublicher Lärm von Stimmen. Ansonsten scheint die Welt leer. Mir ist wohl bei der Vorstellung, dass niemand unsere seltsame Fahrt sieht, wie ich jetzt die Serpentinen zur Elbe hinunterzirkele, wie ich den Motor an manchen Stellen fast abwürge, weil ich mich nicht entscheiden kann für Gas, Kupplung oder Bremse. Manchmal höre ich Jan scharf die Luft einsaugen, aber er sagt nichts. Hinten im Auto rollen Dinge umher, die ich nicht sehen kann. Dann sind wir unten, an der Elbe, fahren durch die dunkle Terrakotta-Armee der Gartenzwerge. In manchen Buden brennt Licht. Ich fahre Strich 50. Im Niemandsland gebe ich ein wenig Gas, um nicht aufzufallen, obwohl wir bis auf ein paar Betrunkene, die von den Dorfkneipen nach Hause schwanken, noch immer niemanden getroffen haben. Ich habe mich langsam an Jans Auto gewöhnt, fühle die geriffelten Pedale unter den Fußsohlen, treffe den Knauf des Schalthebels in einem Zug. Die Landschaft scheint mir neblig. Ich weiß nicht, ob nur in meinem Kopf oder ob der Nebel wirklich aus den Wiesen steigt. Zwischen den Bäumen erscheint wie eine Fata Morgana die deutsche Seite der Grenze, hell erleuchtet. Es ist die Art Licht, zu der ich Grenzlicht sage. Ein durchdringendes, kaltes Leuchten, das mir bis in die Knochen fährt. Von den Neonröhren tropfen die Motten in dunklen Schwellen. Die Elbe strömt neben uns. Die Luft ist feucht und jetzt zum Ende der Nacht hin auch ein wenig kühl. Ich schaue zu Jan, dem der Kopf ab und an auf die Brust sinkt. Nicht auszudenken, wenn mit dem Touristenbus etwas passiert, weil ich ihn um seinen Schlaf gebracht habe. Wir fahren ein Stück außerorts. Hier im Tal reiht sich Dorf an Dorf. Ich traue mich kaum, 70 zu fahren, kneife die Augen zusammen und erwarte jeden Moment im Kegel der Scheinwerfer jemanden oder etwas zu erkennen. Aber die Landschaft bleibt verlassen und ruhig. Jan erwacht kurz, als ich vor Vitos Werkstatt anhalte. Er reicht mir den ersten Blumenstrauß. Ich steige aus, spüre den Asphalt hart unter den Füßen. Es ist so still, dass ich mir einbilde, meine Schritte kämen als Echo von den Fassaden zurück. Über dem Eingang zu Vitos Werkstatt funzelt eine Lampe. Es ist die blaue Stunde. Ich lege den Strauß auf die Stufe vor dem Eingang. Ich muss nichts dazu schreiben. Es gibt nur einen, der solche Sträuße pflückt. Ich lege das Ohr kurz an die Tür, höre nichts und eile zum Auto zurück. Jan ist wieder eingeschlafen. Sein Kopf ist ihm schräg auf die Brust gesunken. Ich fahre sanft an, Jan seufzt, erwacht aber nicht. Die Stadt, die keine ist, träumt ihren Sommertraum von was auch immer. Ich stelle sie mir vor, die kleinen Nazis, denen der Speichel aus den Mundwinkeln aufs Kopfkissen rinnt. Ihre Hunde, die samtenen Pfoten von sich gestreckt vor Hundehütten, auf Ledersofas oder Wohnzimmerteppichen, in denen Millionen Milben umhermarschieren. Aus einigen Fenstern hängen die Gardinen. Manche weiß und leicht, manche gelb und schwer. Ich habe Angst, bei uns im Dorf anzukommen, drehe noch eine Runde im Kreisverkehr und fahre die Straßen ab. Auch am Ärztehaus komme ich vorbei und sehe sie gehen. Christina, in ihrer weißen Kluft, mit ihren schwarzen, welligen Haaren. Eine Gestalt aus dem Märchen. Eine von den Figuren, die sich in Tiere verwandeln können, in Rehe oder Vögel. Sanfte Wesen, die verlorene Wanderer aus den Wäldern führen oder sie wecken, wenn ein Unheil droht. Ich will diese Christina, die mich rettet, auf den Weg zurückführt, wohin auch immer.